Abschnitt 14 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Ernst Schnell. Die drei Musketiere, Band 1 von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Der Mann von Mans. Der Zusammenlauf fand nicht infolge der Erwartung eines Menschen statt, der gehängt werden sollte, sondern er wurde durch die Anschauung eines Gehängten veranlasst. Einen Augenblick aufgehalten, fuhr der Wagen bald wieder weiter, setzte seinen Weg durch die Menge fort, gelangte in die Rue Saint-Honoré, wandte sich nach der Rue des Bons Enfants und hielt vor einer niedrigen Pforte an. Die Türe öffnete sich. Zwei Wachen nahmen Bonacieux, der von dem Gefreiten unterstützt wurde, in ihre Arme und man stieß ihn in einen Gang, ließ ihn eine Treppe hinaufsteigen und setzte ihn in einem Vorzimmer nieder. Alle diese Bewegungen hatten sich für ihn maschinenmäßig bewerkstelligt. Er war gegangen, wie man im Traume geht. Er hatte die Gegenstände in einem Nebel gesehen. Seine Ohren hatten Töne aufgenommen, ohne ihre Bedeutung zu verstehen. Man hätte ihn in diesem Augenblick hinrichten können, und er würde nicht die geringste Gebärde zu seiner Verteidigung unternommen, keinen Schrei ausgestoßen haben, um das Mitleid zu erflehen. Er verharrte also auf der Bank, den Rücken an die Wand gelehnt und die Arme herabhängend, auf derselben Stelle, wo ihn die Wachen niedergesetzt hatten. Da er jedoch um sich herschauend nichts Bedrohliches gewahr wurde, da nichts eine wirkliche Gefahr andeutete, da die Bank auf geziemende Weise ausgepolstert und die Wand mit schönem Corduanleder tapeziert war, da prächtige Vorhänge von rotem Damast, von goldenen Spangen gehalten, von dem Fenster herabwogten, so begriff er allmählich, dass seine Furcht übertrieben war, und er fing an, seinen Kopf nach rechts und links und von unten nach oben zu bewegen. Durch diese Bewegung, der sich niemand widersetzte, gewann er etwas Mut und er wagte es, zuerst ein Bein und dann das andere vorzuziehen, und mit Hilfe seiner Hände erhob er sich auf seiner Bank und stand bald auf seinen Füßen. In diesem Augenblick öffnete ein Offizier von gutem Aussehen einen Türvorhang. Derselbe wechselte noch ein paar Worte mit einer in dem anstoßenden Zimmer befindlichen Person, wandte sich sodann gegen den Gefangenen und sagte: »Seid ihr Bonacieux?« »Ja, mein Herr Offizier«, stammelte der Krämer, mehr tot als lebendig, »euch zu dienen.« »Tretet ein«, sagte der Offizier. Und er trat auf die Seite, dass der Krämer durchgehen konnte. Dieser gehorchte ohne Erwiderung und trat in das Zimmer ein, in welchem man ihn zu erwarten schien. Es war ein großes, an den Wänden mit Verteidigungs- und Angriffswaffen geschmücktes, geschlossenes und luftloses Kabinett, in welchem bereits ein Feuer brannte, obgleich man erst am Ende des Monats September war. Ein viereckiger, mit Büchern und Papieren bedeckter Tisch, auf welchem ein ungeheurer Plan der Stadt Rochelle entrollt war, nahm die Mitte des Zimmers ein. Vor dem Kamine stand ein Mann von mittlerer Gestalt, stolzer, hochmütiger Miene, mit durchdringenden Augen, breiter Stirne und abgemagertem Gesichte, das noch durch einen von dem Schnurrbarte überragten Knebelbart verlängert wurde. Obgleich er erst 36 bis 37 Jahre alt sein mochte, so fingen doch Haupthaare, Schnurrbart und Knebelbart an, grau zu werden. Dieser Mann ohne Degen hatte ganz das Aussehen eines Kriegers und seine büffellederen, noch leicht mit Staub bedeckten Stiefeln deuteten an, dass er im Verlaufe des Tages geritten war. Dieser Mann war Armand Jean Duplessis, Kardinal von Richelieu. Nicht, wie man ihn uns darstellt, hinfällig wie ein Greis, leidend wie ein Märtyrer, mit gebrochenem Körper, erloschener Stimme, in einem großen Lehnstuhl wie in ein vorausgenommenes Grab begraben, nur durch die Kraft seines Genies lebend und den Kampf mit Europa einzig und allein durch die ewige Tätigkeit seines Geistes aushaltend, sondern so, wie er in Wirklichkeit zu dieser Zeit war, das heißt ein gerader und galanter Kavalier, zwar schwach von Körper, aber unterstützt von jener moralischen Kraft, die aus ihm einen der außerordentlichsten Menschen machte, welche je gelebt haben. Sich vorbereitend, endlich, nachdem er den Herzog von Nevers in seinem Herzogtum Mantua aufrechterhalten, nachdem er Nîmes, Castres und Uzès genommen hatte, die Engländer von der Insel Ré zu vertreiben und La Rochelle zu belagern. Beim ersten Anblick bezeichnete nichts den Kardinal. und es war für diejenigen, welche sein Gesicht nicht kannten, unmöglich zu erraten, vor wem sie sich befanden. Der arme Krämer blieb vor der Türe stehen, während die Augen der von uns soeben beschriebenen Person auf ihn gerichtet waren und bis in die tiefste Tiefe seiner Gedanken dringen zu wollen schienen. »Ist das Bonacieux?« fragte er nach kurzem Stillschweigen. »Ja, Monseigneur«, antwortete der Offizier. »Gut, gebt mir diese Papiere und lasst uns allein.« Der Offizier nahm die bezeichneten Papiere vom Tisch, stellte sie demjenigen zu, welcher sie verlangte, verbeugte sich bis zur Erde und trat ab. Bonacieux erkannte in diesen Papieren das Verhör in der Bastille. Von Zeit zu Zeit hob der Mann am Kamine die Augen von den Schriften auf und bohrte sie wie zwei Dolche dem armen Krämer in den Grund des Herzens. Nachdem der Kardinal 2 Minuten gelesen und 2 Sekunden geprüft hatte, war er entschieden. »Dieser Kopf da hat nicht konspiriert«, murmelte er. »Doch gleichviel sehen wir ein wenig nach.« »Ihr seid des Hochverrats angeklagt«, sprach der Kardinal langsam. »Das hat man mir bereits gesagt, Monseigneur«, rief Bonacieux, indem er dem Fragenden den Titel gab, welchen er von dem Offiziere hatte aussprechen hören. »Aber ich schwöre euch, dass ich nichts davon wusste.« Der Kardinal unterdrückte ein Lächeln. »Ihr habt mit eurer Frau, mit Frau von Chevreuse und mit Mylord Herzog von Buckingham konspiriert.« »In der Tat, Monseigneur«, antwortete der Krämer, »ich habe sie alle diese Namen aussprechen hören.« »Und bei welcher Veranlassung?« »Sie sagte, der Kardinal von Richelieu habe den Herzog von Buckingham nach Paris gelockt, um ihn und die Königin mit ihm zu verderben.« »Das sagte sie«, rief der Kardinal heftig. »Ja, Monseigneur, aber ich erwiderte ihr, sie hätte Unrecht, solche Worte zu sprechen, und seine Eminenz wäre unfähig. Schweigt, ihr seid ein Dummkopf«, versetzte der Kardinal. »Meine Frau hat mir gerade dasselbe geantwortet, gnädigster Herr. Wisst ihr, wer eure Frau entführt hat?« »Nein, Monseigneur.« »Ihr habt jedoch Verdacht.« »Ja, Monseigneur, aber dieser Verdacht schien dem Herrn Kommissär ärgerlich zu sein, und ich habe ihn nicht mehr.« »Eure Frau ist entflohen, wusstet ihr es?« »Nein, Monseigneur, ich habe es erst erfahren, seitdem ich im Gefängnis bin, und zwar einzig und allein durch die Vermittlung des Herrn Kommissärs, eines sehr liebenswürdigen Mannes.« Der Kardinal unterdrückte ein zweites Lächeln. »Dann wisst ihr also auch nicht, was aus eurer Frau seit ihrer Flucht geworden ist?« »Durchaus nicht, Monseigneur, aber sie muss in den Louvre zurückgekommen sein. Um 1 Uhr morgens war sie noch nicht zurückgekehrt.« »Aber mein Gott, was ist dann aus ihr geworden?« »Man wird es erfahren, seid ruhig. Man verbirgt dem Kardinal nichts, der Kardinal weiß alles.« »Glaubt ihr in diesem Fall, Monseigneur, der Kardinal werde sich herablassen, mir zu sagen, was aus meiner Frau geworden ist?« »Vielleicht, aber zuvor müsst ihr alles gestehen, was ihr in Beziehung auf die Verhältnisse eurer Frau zu Frau von Chevreuse wisst.« »Monseigneur, ich weiß nichts, ich habe diese nie gesehen.« »Kehrte eure Frau, wenn ihr sie im Louvre abholtet, unmittelbar in euer Haus zurück?« »Beinahe nie. Sie hatte Geschäfte mit Leinwandhändlern, zu denen ich sie führte.« »Mit wie vielen Leinwandhändlern?« »Mit 2, gnädigster Herr.« »Wo wohnen sie?« »Der eine in der Rue de Beaugirard, der andere in der Rue de la Harpe.« »Gingt ihr mit ihr zu ihnen hinein?« »Nie, Monseigneur, ich erwartete sie an der Türe.« »Welchen Vorwand nahmen sie, um allein hineinzugehen?« »Keinen. Sie sagte mir, ich sollte warten, und ich wartete.« »Ihr seid ein gefälliger Gatte, mein lieber Herr Bonacieux«, sprach der Kardinal. »Er hat mich seinen lieben Herrn genannt«, sagte der Krämer zu sich selbst. »Teufel, die Sache geht gut. Würdet ihr die Türen wiedererkennen?« »Ja.« »Wisst ihr die Nummern?« »Ja.« »Welche sind es?« »Numero 25 in der Rue de Beaugirard, Numero 75 in der Rue de la Harpe.« »Gut«, sagte der Kardinal. Bei diesen Worten nahm er ein silbernes Glöckchen, läutete, und der Offizier trat wieder ein. »Sucht mir Rochefort«, sagte er mit leiser Stimme, »und er soll sogleich hierher kommen, sobald er zurückgekehrt ist.« »Der Graf ist da«, erwiderte der Offizier, »und wünscht, mit eurer Eminenz zu sprechen.« er komme«, sagte der Kardinal lebhaft. Der Offizier entfernte sich mit der Geschwindigkeit, mit der alle Diener Richelieus diesem zu gehorchen pflegten. »Mit eurer Eminenz«, murmelte Bonacieux und drehte ganz verwirrt seine Augen in ihren Höhlen. Es waren noch keine 5 Sekunden seit dem Verschwinden des Offiziers abgelaufen, als die Türe sich öffnete und eine neue Person eintrat. »Er ist es«, rief Bonacieux. »Wer?« fragte der Kardinal. »Derjenige, welcher mir meine Frau entführt hat.« Der Kardinal läutete zum zweiten Male. Der Offizier erschien wieder. »Übergebt diesen Menschen seinen zwei Wachen, und er soll warten, bis ich ihn vor mich rufe.« »Nein, Monseigneur, nein, er ist es nicht«, schrie Bonacieux, »ich habe mich getäuscht. Es ist ein anderer, der nicht die geringste Ähnlichkeit mit ihm hat. Dieser Herr ist ein rechtschaffener Mann.« »Führt diesen Dummkopf weg«, sprach der Kardinal. Der Offizier nahm Bonacieux beim Arme und führte ihn in das Vorzimmer, wo er seine zwei Wachen fand. Die zuletzt eingeführte Person folgte Bonacieux ungeduldig mit den Augen, bis man ihn aus der Türe gebracht hatte, und sobald diese wieder verschlossen war, näherte er sich lebhaft dem Kardinal und sprach: »Sie haben sich gesehen.« »Wer?« fragte die Eminenz. »Er und Sie. Die Königin und der Herzog«, rief Richelieu. »Ja.« »Und wo?« »Im Louvre.« »Wisst ihr es gewiss?« »Ganz gewiss. Wer hat es euch gesagt?« »Frau von Lanay, welche eure Eminenz ganz ergeben ist, wie ihr wisst.« »Warum hat sie es nicht früher gesagt?« »Die Königin ließ zufälligerweise oder aus Misstrauen Frau von Surgy in ihrem Zimmer schlafen und behielt sie den ganzen Tag.« »Das ist schön. Wir sind geschlagen. Doch wir wollen unsere Entschädigung nehmen.« »Ich werde euch von ganzem Herzen unterstützen, gnädiger Herr. Seid ruhig.« »Wie ist das gegangen?« »Um 1:30 war die Königin bei ihren Frauen.« »Gut.« »Als man ihr ein Taschentuch von Seiten ihrer Weißzeugverwalterin zustellte.« »Hernach?« »Sogleich gab die Königin eine große Unruhe kund und erbleichte, trotz der Schminke, mit der sie ihr Antlitz bedeckt hatte.« »Hernach, hernach?« Sie stand jedoch auf und sagte mit bewegter Stimme: »Meine Damen, wartet hier 10 Minuten auf mich, ich komme zurück.« Und sie öffnete die Türe ihres Alkovens und entfernte sich. »Warum hat Frau von Lanay euch nicht in demselben Augenblick davon unterrichtet?« »Es war noch nichts gewiss. Überdies hatte die Königin gesagt, meine Damen wartet auf mich, und sie wagte es nicht, ungehorsam gegen ihre Gebieterin zu sein.« »Und wie lange ist die Königin aus dem Zimmer geblieben?« 3 Viertelstunden.« »Keine ihrer Frauen begleitete sie?« »Donna Estefania allein.« »Und sie kehrte dann zurück?« »Ja, um ein kleines Kistchen von Rosenholz mit ihrem Namenszuge zu holen und sich sogleich wieder zu entfernen.« »Und als sie später wiederkam, brachte sie dieses Kistchen zurück?« »Nein.« »Weiß Frau von Lanay, was in diesem Kistchen enthalten war?« »Ja, die Diamant-Nestelstifte, welche seine Majestät der Königin gegeben hatte.« »Und sie kehrte ohne das Kistchen zurück?« »Ja.« »Es ist die Meinung von Frau von Lanay, sie habe es Buckingham gegeben. Sie ist fest davon überzeugt.« »Wieso?« Im Verlauf des Tages suchte Frau von Lanay als Kammerdame der Königin nach dem Kistchen, stellte sich beunruhigt darüber, dass sie es nicht fand, und fragte endlich die Königin danach. »Und die Königin?« »Wurde sehr rot und erwiderte, sie habe am Tage vorher einen von den Nestelstiften zerbrochen und die Sache, um den Schaden wieder gut zu machen, zu ihrem Goldschmiede geschickt. Man muss dahin gehen und sich überzeugen, ob es wahr ist oder nicht.« »Ich bin dort gewesen.« »Nun, der Goldschmied hat keine Silbe davon erfahren.« »Gut, gut, Rochefort, es ist noch nicht alles verloren, und vielleicht, vielleicht steht alles aufs Beste.« »Ich zweifle allerdings nicht, dass das Genie eurer Eminenz die Torheiten meines Agenten wieder gut macht, nicht wahr?« »Das war ich im Begriffe zu sagen, wenn eure Eminenz mich hätte meinen Satz vollenden lassen.« »Wisst ihr nun, wo sich die Herzogin von Chevreuse und der Herzog von Buckingham verborgen hielten?« »Nein, Monseigneur, meine Leute konnten mir nichts Bestimmtes hierüber sagen.« »Ich weiß es.« »Ihr, Monseigneur?« »Wenigstens vermute ich es. Die eine von diesen zwei Personen hielt sich in der Rue de Bourgirard Nummer 25, die andere in der Rue de la Harpe Nummer 75 auf.« »Befiehlt eure Eminenz, dass ich beide verhaften lasse?« »Es ist ohne Zweifel zu spät, sie werden abgereist sein.« »Gleichviel, man kann sich Gewissheit verschaffen. Nehmt 10 Mann von meinen Wachen und durchsucht die 2 Häuser.« »Ich gehe, Monseigneur.« Rochefort eilte aus dem Zimmer. Als der Kardinal allein war, dachte er einen Augenblick nach und läutete sodann zum 3. Male. Derselbe Offizier erschien. »Lass den Gefangenen eintreten«, sprach der Kardinal. Meister Bonacieux wurde abermals eingeführt, und der Offizier zog sich auf ein Zeichen des Kardinals zurück. »Ihr habt mich getäuscht«, sprach der Kardinal mit strengem Tone. »Ich«, rief Bonacieux, »ich eure Eminenz täuschen?« »Wenn eure Frau in die Rue de Baugirard und die Rue de la Harpe ging, ging sie nicht zu Leinwandhändlern.« »Wohin ging sie denn, gerechter Gott?« »Sie ging zu der Herzogin von Chevreuse und dem Herzog von Buckingham.« »Ja«, sagte Bonacieux, alle seine Erinnerungen in sich sammelnd. »Ja, so ist es. Eure Eminenz hat recht.« Ich bemerkte meiner Frau wiederholt, man müsste staunen, dass Leinwandhändler in solchen Häusern wohnten. In Häusern ohne Schild, und jedes Mal brach meine Frau in ein Gelächter aus. »Ah, Monseigneur«, fuhr Bonacieux, sich dem Kardinal zu Füßen werfend fort, »ah, ihr seid wohl der Kardinal, der große Kardinal, der Mann von erhabenem Geiste, den alle Welt verehrt.« So geringfügig auch der Sieg war, den er über einen so gewöhnlichen Menschen wie Bonacieux davongetragen hatte, so freute sich der Kardinal doch nichtsdestoweniger einen Augenblick darüber, aber sogleich, als wäre ein neuer Gedanke in ihm aufgetaucht, spielte ein Lächeln um seine Lippen, und er sprach dem Krämer die Hand reichend. »Steht auf, mein Freund, ihr seid ein braver Mann.« »Der Kardinal hat meine Hand berührt. Ich habe die Hand des großen Mannes berührt«, rief Bonacieux. »Der große Mann hat mich seinen Freund genannt.« »Ja, mein Freund, ja«, sprach der Kardinal mit dem väterlichen Tone, den er zuweilen anzunehmen wusste, wodurch aber nur diejenigen hintergangen wurden, die ihn nicht kannten. »Und da man euch ungerechterweise im Verdacht gehabt hat, so verdient ihr eine Entschädigung. Nehmt diesen Sack mit 100 Pistolen und verzeiht mir.« »Ob ich euch vergebe, Monseigneur«, sagte Bonacieux, zögernd, jedoch den Sack zu nehmen, ohne Zweifel aus Furcht, das angebliche Geschenk dürfte nur ein Scherz sein. »Es stand euch ganz frei, mich verhaften zu lassen. Es steht euch vollkommen frei, mich foltern, mich hängen zu lassen. Ihr seid der Herr, und ich hätte kein Wörtchen darüber zu sagen gehabt. Euch verzeihen, Monseigneur. Seht, ihr denkt nicht an dergleichen.« »Ah, mein lieber Herr Bonacieux, ihr wollt Großmut üben? Ich sehe es und danke euch dafür.« »Ihr nehmt also diesen Sack und geht, ohne zu sehr unzufrieden zu sein?« »Ich gehe entzückt, Monseigneur.« »Lebt wohl also, oder vielmehr auf Wiedersehen, denn ich hoffe, wir werden uns wiedersehen.« »So oft es Monseigneur haben will, ich stehe ganz eurer Eminenz zu befehlen.« »Seid ruhig, das wird oft vorkommen, denn eure Unterhaltung hat mich in hohem Maße ergötzt.« »Ah, Monseigneur!« »Auf Wiedersehen, Herr Bonacieux, auf Wiedersehen.« Der Kardinal machte ein Zeichen mit der Hand, das Bonacieux mit einer Verbeugung bis zur Erde erwiderte. Dann entfernte er sich rückwärts, und als er im Vorzimmer war, hörte ihn der Kardinal aus vollem Halse schreien, »Es lebe, Monseigneur! Es lebe seine Eminenz! Es lebe der große Kardinal!« Der Kardinal vernahm mit einem Lächeln die geräuschvolle Kundgebung der enthusiastischen Gefühle von Meister Bonacieux. Als sich das Geschrei in der Ferne verloren hatte, sagte er, »Das ist nunmehr ein Mensch, der sich für mich würde totschlagen lassen.« Und der Kardinal betrachtete mit der größten Aufmerksamkeit die Karte von La Rochelle, welche, wie gesagt, auf seinem Schreibtische ausgebreitet lag, und zog mit dem Bleistift eine Linie, wo sich der bekannte Damm hinziehen sollte, der 18 Monate später den Hafen der belagerten Stadt schloss. Als er ganz in seine strategischen Betrachtungen vertieft war, öffnete sich die Türe wieder, und Rochefort trat ein. »Nun«, sprach der Kardinal, sich mit einer Schnelligkeit erhebend, aus der das hohe Gewicht zu erkennen war, das er auf den Auftrag legte, den er dem Grafen erteilt hatte. »Nun«, sprach dieser, »eine junge Frau von 26 bis 28 Jahren und ein Mann von 35 bis 40 Jahren haben wirklich die eine 4 Tage, der andere 5, in den von eurer Eminenz bezeichneten Häusern gewohnt. Aber die Frau ist in der vergangenen Nacht und der Mann diesen Morgen abgereist.« »Sie waren es«, rief der Herzog, auf die Pendeluhr schauend. »Und nun«, fuhr er fort, »ist es zu spät, um ihnen nachzusetzen. Die Herzogin ist in Tours und der Herzog in Boulogne. Man muss sie in London treffen. Was sind eurer Eminenz Befehle?« »Kein Wort verlaute von dem, was vorgefallen ist. Die Königin verharre in vollkommener Sicherheit, sie darf nicht erfahren, dass wir ihr Geheimnis wissen. Sie soll glauben, wir forschen irgendeiner Verschwörung nach. Schickt mir den Siegelbewahrer Séguier.« »Und dieser Mensch, was hat eure Eminenz mit ihm gemacht?« »Was für ein Mensch?« fragte der Kardinal. »Dieser Bonacieux.« »Ich habe alles aus ihm gemacht, was man aus ihm machen konnte. Ich habe ihn zum Spion seiner Frau gemacht.« Der Graf von Rochefort verbeugte sich als ein Mann, der die große Überlegenheit seines Herrn anerkennt, und ging ab. Wieder allein setzte sich der Kardinal abermals, schrieb einen Brief, den er mit seinem Privatsiegel verschloss und läutete. Der Offizier trat zum vierten Male ein. »Lasst mir Bitray kommen«, sprach er, und sagt ihm, er solle sich zu einer Reise bereithalten. Einen Augenblick nachher stand der verlangte Mann gestiefelt und gespornt vor ihm. »Bitray«, sagte der Kardinal, »ihr geht sogleich nach London ab. Ihr haltet euch nicht einen Augenblick unterwegs auf. Diesen Brief übergebt ihr Milady. Hier ist eine Anweisung von 200 Pistolen. Geht zu meinem Schatzmeister und lasst sie euch ausbezahlen. Ebenso viel erhaltet ihr, wenn ihr in 6 Tagen von jetzt an zurück seid und euren Auftrag gut vollzogen habt.« Ohne ein Wort zu erwidern, verbeugte sich der Bote, nahm den Brief und die Anweisung von 200 Pistolen und ging ab. Der Brief enthielt Folgendes: »Milady, findet euch auf dem ersten Balle ein, den der Herzog von Buckingham besucht. Er wird an seinem Wams 12 Diamant-Nestelstifte tragen. Nähert euch demselben und schneidet 2 davon ab. Sobald diese Nestelstifte in euren Händen sind, gebt mir Nachricht.« Ende von Abschnitt 14. Gelesen von Ernst Schnell.